Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, jetzt muss ich mich erstmal entschuldigen bei euch. Es gab einen Kommunikationsfehler hier bei uns. Ich habe seit Montag herausposaunt, dass wir heute Nacht nicht im Fernsehen sind, sondern ausschließlich im Radio. Aber nun sind wir doch im Fernsehen und ich freue mich darüber. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Das kann mal geschehen. Innerhalb von 6,5 Jahren zum ersten Mal. Ich weiß auch nicht, wer schuld dran ist. Aber wir sind da. Ich freue mich, dass wir da sind. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht. Und ich bin gespannt auf all das, was ihr mir zu erzählen habt. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nicole ist meine erste heute Nacht. Ja, hallo Domian. Hallo Nicole, 19 Jahre alt. Ja, mein Thema ist Prostitution. Prostitution? Ja. Bist du Prostituierte? Ich war mal, ja. Ich fange einfach mal ganz von vorne an. Ich habe vor einem Jahr mit meiner Freundin war ich in einer Disco. Da habe ich einen Jungen kennengelernt. Und wir hatten ihn eigentlich mal drauf angesprochen, ob er einen Nebenjob für mich hat oder für meine Freundin. Daran hatten wir eigentlich erst gar nicht so gedacht, auf den Strich oder sowas zu gehen. Ihr habt dann irgendwas gedacht? Ja, zum Beispiel Blätter oder eine Bar oder irgendwie sowas. Ja. Halt nicht auf den Strich zu gehen. Ja, und dann hat der gesagt, ja, er hatte noch zwei Onkels und die hat uns dann auch vorgestellt und wir waren auch mit denen essen und die haben uns dann auch... Onkels? Ja. Und dann waren wir halt mit denen essen und... Und diese Onkels waren Zuhälter? Ja, genau. Ja, und die haben uns dann auch von vornherein klipp und klar gesagt, was Sache ist und ich habe das dann auch erst freiwillig gemacht. Aber ich meine, das ist ja schon ein gravierender Schritt. Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Was hast du vorher gemacht, bevor du damit angefangen hast? Ich habe eine Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht. Und auch abgeschlossen? Nein. Nicht abgeschlossen? Abgebrochen dadurch. Dadurch abgebrochen. Also du warst mitten in der Ausbildung, als das anfing mit der Arbeit als Prostituierte. Ja, genau. Nun war dieses Essen mit diesen Onkels und die haben dir oder euch klargemacht, um was es geht. Ist man denn da, oder ist Frau oder ist Nicole? War Nicole da im ersten Moment nicht geschockt? Es geht um Prostitution? Doch schon, aber zur Zeit hatte ich da ja auch schon irgendwie private Schwierigkeiten, wo mir alles irgendwie am Arsch vorbeiging und so. Ja. Also hast du das gemacht? Ja, genau. Wie war das erste Mal? Schrecklich. Sehr schrecklich. War das in einem Club oder hast du die in einem Club? Ja, das war in einem Club, ja. Kannst du dich genau an den ersten Freier, an den ersten Kunden erinnern? Ja, konnte ich. Was solltest du mit dem machen? Was wollte der? Der wollte direkt mit mir baden gehen. Baden gehen? Ja. Als Vorspiel quasi. Genau. Bist du mit ihm baden gegangen? Mhm. Ja. Dann hast du ein Jahr als Prostituierte gearbeitet. Ja, nicht ein Jahr. Also ich habe das... Erst einen Monat lang habe ich das freiwillig gemacht und dann habe ich zu denen gesagt, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und dann haben die gesagt, nee, ist vorbei, du hast einmal Blut geleckt und jetzt machst du es auch weiter. Ja, zwischendurch haben sie mich dann auch nochmal nach Hause gelassen zu meiner Mama. Ich habe da früher noch bei meiner Mama gewohnt. Hast du deinen Eltern oder deiner Mutter oder deinen Freunden erzählt, was du dann machst? Nein. Niemand? Ich habe meiner Mama gesagt, ich habe neue Freundinnen kennengelernt und ich bin mit dem auf Promotion und so. Ja. So, dann habe ich das jetzt richtig verstanden, dieser Zuhälter, der liebe Onkel, hatte den Druck auf dich ausgeübt und dich quasi gezwungen, das weiterzumachen. Genau, ja. Wie viele Monate hast du es dann noch gemacht? Das ging bis, also diesem Jahr, Februar, März ging das. Also ein Dreivierteljahr ungefähr dann noch. Ja. Wie bist du rausgekommen? Ja, durch meine Mama, Gott sei Dank, die hat das rausbekommen. Ja. Ja, und wir sind zur Polizei gegangen, haben das alles gemeldet. Danach bin ich auch in ein Frauenhaus gekommen. Tja, danach wollte ich aber nicht mehr da bleiben, weil es da auch so Schwierigkeiten gab unter den Frauen. Ja, dann habe ich ein Apartment gekriegt. Ja, und dann haben die Zuhälter mich da auch wieder gefunden gehabt. Und dann? Ja, dann haben die mich verschleppt nach Köln. Dann musste ich da weiterarbeiten. Da hatten die auch noch Mädchen, die auf mich aufpassen sollten. Ja, und dann hatten, Gott sei Dank, hatten die Mädchen vorher, einen Abend vorher, Pizza bestellt gehabt. Und normalerweise, wenn man ja Pizza bestellt gekriegt, kriegt man ja keinen Kassenbon dabei, oder? Ja, und dann stand da ja auch die Adresse drauf. Mhm. Ja, und dann habe ich mir die Adresse abgeguckt und habe dann bei meiner Schwester zu Hause angerufen. Ja, und die hat das dann direkt der Polizei, also den Polizisten weitergemeldet und die kam dann dahin und haben mich da rausgeholt. Das habe ich mit dem Kassenbon nicht richtig verstanden jetzt. Ja, auf dem Kassenbon, wo die Pizza geliefert wurde, ja, stand die Adresse von dem Pizzaservice drauf. Ja, und? Ja, und die habe ich mir dann hinterher aus dem Mülleimer rausgeholt, ja, wo die anderen geschlafen haben, und habe dann meine Schwester angerufen, die hat dann bei der Polizei angerufen, wo ich bin. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja. Sehr, sehr pfiffig, sehr pfiffig. Und dann hat die Polizei hat dich dann da rausgeholt? Ja, genau. Ja, und haben dich die Zuhälter denn dann in Ruhe gelassen? Ja, haben sie. Was machst du heute? Wo bist du? Sag nicht, wo du bist, nur so, beschreib es nur so grob. Sag keine Stadt. Ja, klar. Nee, ich habe heute meine eigene Wohnung. Mhm. Ich mache von Arbeitsamt aus eine ABM. Mhm. Ja, und im Moment versuche ich eigentlich damit so klarzukommen. Und für dich ist dieses Kapitel Prostitution jetzt abgeschlossen? Ja, auf jeden Fall. Hast aber dann wirklich auch in einem Jahr ziemlich heftige Sachen durchgemacht, ne? Durchgelitten. Ja. Was war für dich das Schlimmste, mit dem du so am meisten zu knacken hast? Dass sie mich geschlagen haben, dass ich von denen vergewaltigt wurde. Von den Zuhältern? Ja, genau. Mhm. Mhm. Von denen bist du vergewaltigt worden? Ja. Laufende Anzeigen? Mhm. Die Gerichtsverhandlung, die kommt erst noch. Mhm. Aber du bist auch eine mutige junge Frau, muss ich sagen, weil da kämpfst du ja einen großen Kampf, ne? Ja. Das heißt, du wirst irgendwann im Gericht sitzen und siehst dann diese ganzen Leute wieder vor dir und musst deine Aussagen machen. Ja. Obwohl die Leute, die habe ich vorher schon auch mal nochmal gesehen gehabt. Mhm. Ja. Wie nochmal gesehen? Ne? Wo? Ja, ich war, da war ich mal mit meinem Jugend zusammen und mit denen wollte ich mich mal wieder treffen. Ja, und da in der Straße war dann halt wieder der Typ. Ja, so. Der hat dann meinen Kollegen rübergerufen und hat gefragt, ob ich Nicole wäre. Mhm. Und dann habe ich den auch erkannt gehabt und dann bin ich ganz schnell weggegangen von da. Ja. Und es ist gut gegangen? Ja, Gott sei Dank. Ja. Das Ganze fing ja da vor einem Jahr mit deiner Freundin zusammen an. Ja. Ist die noch weiter in dem Milieu tätig? Nein, die hat gar nicht mitgemacht. Hat die das denn mitbekommen, dass du das machst? Oder hast hat sie. Also es war die Einzige, die Bescheid wusste? Ja. Ich habe gerade gefragt, was das Schwierigste für dich war in der Zeit und du hast natürlich zu Recht gesagt, dass du vergewaltigt worden bist von den Zuhältern. Mhm. Wenn man das jetzt auf die Tätigkeit, auf die Arbeit bezieht, was war da das Schwierigste für dich im Kontakt mit den Kunden, mit den Freiern? Eigentlich alles. Mhm. Alles. Also? Von vorne bis hinten, weil erstmal wollte ich das nicht machen. Und hätte ich da mir irgendwelche Fehler erlaubt oder hätte ich den Kunden irgendein Wort gesagt, dann weiß ich nicht, wäre vorbei gewesen. Mhm. Ja. Hast du den Eindruck, dass du durch diese Sachen, die du hast erleiden müssen, schon eine schwere Störung mit dir herumträgst jetzt, eine seelische Störung? Große? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, nachts, wenn ich hier in meiner Wohnung bin alleine, habe ich Schwierigkeiten einzuschlafen oder habe Angst, dass die mich nicht finden oder so, ja. Hast du im Moment einen Freund? Na ja, ich hatte. Ging das mit dem Freund auch sexuell? Funktionierte das? Das ging. Ja. Mhm. Bist du noch da, Nicole? Ja, ich bin noch dran. Das klackte gerade so weg. Ja. Du hast bisher keine psychologische Betreuung oder Hilfeleistung in Anspruch genommen? Mhm. Nee. Dann würde ich dir sehr gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, jetzt mal ein paar Worte redest. Mhm. Ja? Okay. Also ich finde es toll, dass du da rausgekommen bist und auch ich finde es auch mutig von dir, dass du die Polizei benachrichtigt hast und dass du alles jetzt in die Gänge geleitet hast, dass es eben auch ein Gerichtsverfahren gibt. Mhm. Viele Frauen haben da auch Angst vor, zu Recht teilweise natürlich auch, aber ich finde es gut, dass du es machst und wünsche dir wirklich alles Gute und dass du deinen Kampf da durchziehst und dann auch gewinnst. Mhm, dankeschön. Alles Gute, leg mal auf und die Elke ruft dich gleich an. Alles klar. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade mal so durch die Fernsehlandschaft gezappt sein und euch wundern, dass ich hier bin, hier sitze. Ich habe ja nun ein paar Tage gesagt, dass wir nicht im Fernsehen sind. Das war ein Kommunikationsfehler, muss ich sagen, ein Missverständnis. Wir sind da und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt auch bei uns bleibt im Laufe der nächsten Stunde bis 2 Uhr. Domian, das Talkradio, die Telefon-Talkshow vom WDR Fernsehen und von Radio 1 Live. Wir haben eine freie Themennacht heute. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Martin ist dran. Martin ist 27 Jahre. Grüße dich. Hallo Domian, grüß Martin, dich. Dein Thema. Ja, mein Thema ist Rache, aber weil ich gerade zu dem Mädel nochmal sagen wollte, die gerade dran war, Hut ab. Und wenn ich sowas höre, schäme ich mich echt, immer ein Mann zu sein. Ne? Tja. Also da fehlt mir echt die Spucke. Mhm. Dein Thema ist Rache, sagst du? Ja. Mhm. Inwiefern? Und zwar möchte ich mich an meinen Pflegevater rächen. Und habe das teilweise auch schon ein bisschen getan, aber das ist alles noch recht harmlos gewesen. Warum möchtest du dich an deinen Pflegevater rächen? Er hat mich mehrfach verprügelt. Und wie alt warst du da? Also es ging von ich bin zu dieser Pflegefamilie gekommen, da war ich 12 Jahre alt. Und bin ausgezogen, so richtig rausgezogen und den Kontakt auch beendet mit 24 Jahren. Also eine lange Zeit, 12 Jahre. Ja. Er hat dich geschlagen. Und ich habe auch in den letzten 3 Jahren, also ich bin jetzt 27, habe ich auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Er hat dich geschlagen, sagst du. Wie sehr hat er dich geschlagen? Ja, einfach mal so... Nee, nicht einfach mal so eine Ohrfeige. Also dafür hätte ich durchaus Verständnis. Also das hat meine Pflegemutter, bei der ist das mal passiert. Die hat aber hinterher auch mit mir darüber geredet und hat auch klipp und klar gesagt, dass sie auch Fehler gemacht hat. Dann war das für mich auch ganz klipp und klar zu erkennen, dass das also nicht, von ihrer Seite eine schwierige Situation einfach in diesem Moment war. Also er hat dich richtig verprügelt. Ja. Regelrecht verprügelt. Also eine Situation war zum Beispiel, da habe ich mit 19 Jahren, da war er im Urlaub und da habe ich ihm seinen heiligen BMW mir unter den Nagel gerissen und bin dann mit dem Auto durch die Gegend gekurft und hatte natürlich keinen Führerschein. Und danach bin ich dann halt, als er dann wiederkam, bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, du hör mal, ich muss dir was sagen, ich habe deinen Wagen genommen. Und das hatte ich nicht gemacht, weil ich einfach ein schlechtes Gewissen hatte, sondern einfach, um was rauszuwerden, um das loszuwerden. Also es war nichts passiert, es ist alles gut gegangen, deine Spritztour, ja. Wie hat er darauf reagiert dann? Er hat mich im Garten, die Nachbarn saßen im Garten, hat dann mich mehrfach geohrfeigt und verprügelt und geschlagen. Und meine Mutter ist nur noch weggegangen, sie konnte es nicht ertragen. Das bedauert sie heute auch und dafür habe ich echt... So mit 19 Jahren, ich denke gerade zurück, wenn mir das ein Erwachsener mit 19 Jahren, der ich dann ja auch ein Erwachsener schon war, angetan hätte, hast du dich da nicht gewehrt? Nee, konnte ich nicht. Ist er körperlich, dir körperlich überlegen gewesen? Ja, ja. Also man muss dazu sagen, mein Vater, Pflegevater, also ich spreche normalerweise immer, wenn ich sage, meine Eltern, das sind meine Pflegeeltern, weil ich einfach sonst keinen anderen familiären Background habe mehr. Der ist mir wesentlich körperlich überlegen. Und das Problem, warum ich mich lange Zeit nie wehren konnte und woran ich mittlerweile auch einfach immer mehr kaputt gehe, ist, dass das ja alles in einem ganz biederen, spießigen Rahmen passiert ist. So, jetzt hast du ein Beispiel hast du genannt. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist natürlich nicht zu rechtfertigen und auch nicht überhaupt nicht zu billigen. Ist aber vielleicht irgendwie erklärbar, dass der Mann da ausgerastet ist. Wie oft ist der, sag uns das mal, damit wir uns mal so ein Bild davon machen können, in all den Jahren, wie oft ist der denn richtig gewalttätig geworden und richtig ausgerastet, damit du jetzt so eine Wut in dir hast? Einmal pro Monat. Also, war richtig Samba bei uns zu Hause. Hat er dich mal so geschlagen, dass du auch ins Krankenhaus musstest? Ich bin auch mal ins Krankenhaus gegangen, das war mit 14 Jahren. Und das da ging? Ja. Von der Mutter von... eine Klassenkameradin von mir und da bin ich dann ins Krankenhaus aufgegangen. Da hatte ich dann ein fett blaues Auge und bin ganz Programm. Das ging bis zu deinem 24. Lebensjahr? Warst du bei denen, hast du in der Wohnung gewohnt? In dem Haus. In dem Haus. Hat er dich auch noch in dem Alter auch nochmal geschlagen, mit 22, 23, 24? Ja, klar. Also das ging bis dahin und deine nächste Frage wird jetzt sicherlich sein, von wegen, warum bist du nicht gegangen? Ich meine, zum Beispiel, ich muss aber nicht mehr sagen, du kannst ja alles alleine erzählen. Nein, okay, warum bist du nicht gegangen? Also der Punkt ist einfach gewesen, ich habe meine Eltern damals sehr heurisiert. Und mein Vater ist ein total anerkannter Mediziner, ist die Top-Koryphäe. Und habe das überhaupt nicht hinbekommen und habe das überhaupt nicht verstanden. Okay, dass dann so eine Abhängigkeit und Hörigkeit quasi schon da war. Also jetzt erzähle mir, was für eine Racheaktion du planst. Ich verstehe jetzt annähernd, dass da sehr viel in dir aufgestaut ist, dass da sehr viel Demütigung in dir ist und Wut und eben daraus die Rache jetzt erwächst. Was willst du tun? Also getan habe ich ja schon ein paar Sachen. Was hast du getan? Mein Vater ist ein unheimlich materialistischer Mensch. Mhm. Also wichtig ist für ihn sein Mercedes, seine Breitling und den ganzen Kram. Jetzt hat er Mercedes, damals war es ein BMW. Genau. Mhm. Und ich bin hingegangen, während er in seiner Praxis am Arbeiten war, und habe ihm sein heiliges Fahrrad geklaut. Mhm. Das war so ein Top-Fahrrad für 5000 Mark, wo er mit seinen Arbeitskollegen immer mal so ganz trotzdem... Okay, wir machen das mal ein bisschen kurz. Wir zählen jetzt mal auf. Du hast das Fahrrad geklaut. Was hast du noch gemacht? Ich habe einen Nachsendeantrag auf seinen Namen gestellt und habe seine Post in die Walachei geschickt für 6 Monate. Und die hat er auch nie bekommen? Nö. Das heißt, das sind wesentliche Richtungen weggekommen. Okay, Post ist irgendwie verschwunden. Was hast du noch gemacht? Ich habe den Vorgarten umgegraben und habe zum 1. Mai den kompletten Vorgarten mit abgenadelten Tannen eingepflanzt. Mhm. Das hat alles so ein bisschen auf den Geschmack so des jungen Scherzes, des bösen Scherzes. Nee, das ist aber nur die Vorstufe. Was planst du denn jetzt? Da möchte ich im Fernsehen nicht drüber reden, weil das verlässt den rechtsfreien Raum. Mhm. Also das ist schon was Heftiges, was du da planst. Ja, also ich habe so eine Wut in mir und ich kriege das irgendwie nicht anders kanalisiert. Vielleicht kann ich dir das deutlich machen in dem, wie ich jetzt momentan lebe und wie mich das behindert. Und das könnte vielleicht auch ein bisschen erklären, warum ich... Sag mal ein Stichwort, ja. Wie lebst du denn? Also ich komme aus Köln, habe eine kleine Wohnung. Mhm. Und bin nicht in der Lage, jemanden in meine Wohnung reinzulassen, weil ich hier mehrere Ecken habe, in der sich der Müll stapelt. Mhm, und zwar nicht in Säcken, sondern einfach lose rumliegt. Mhm. Und ich glaube, also eine gravierende Störung in deinem Leben ist da, ja. Dein Alltag nicht organisiert wird. Dennoch, Martin, möchte ich Folgendes sagen. Du hast jetzt eine Andeutung gemacht, dass du etwas planst mit deinem Vater, der ein sehr prominenter, renommierter Mediziner ist. Richtig. Sprengt die Legalität, was du da vorhast. Das heißt, du willst etwas tun, was unter Umständen gravierende Konsequenzen für dich haben könnte. Und da will ich einfach, ohne dass ich jetzt, ich weiß nicht, ich kann jetzt nur mutmaßen, was du machst. Wenn ich mich dabei erwischen lasse, dann ist das ganz klipp und klar gravierend. Und das heißt für dich Gefängnis? Wenn du dich dabei erwischen lässt. So, jetzt will ich dir Folgendes sagen. Ist es das wert? Du bist 12 Jahre von deinem Vater gedemütigt und geschlagen worden. Willst du jetzt wegen deines Vaters vielleicht viele Jahre in den Knast gehen? Ist denn das der richtige Weg, um deine Rache zu bewältigen? Ich weiß nicht. Wäre es nicht viel klüger, wenn du in Ruhe mit einem Menschen, mit einem Psychologen, weiß ich was, darüber nachdenkst, wie du mit diesem Rachegefühl fertig werden könntest? Denn jetzt läufst du einfach Gefahr, dass du dein ganzes Leben zerstörst. Und wem ist damit gedient? Dein Vater bestimmt auch nicht. Also für in deinen Augen gedient. Du machst dein eigenes Leben doch auch weiterhin kaputt. Du hast doch schon 12 Jahre oder 13, 14 Jahre, wo du leidest und er ist schuld daran. Und dann soll das noch weiter so laufen? Ja, aber mein Leben ist auch nicht, also mein Leben, ich stehe mit einem Bein schon am Abgrund. Ja, und jetzt willst du in den Abgrund quasi springen oder du läufst höchste Gefahr, in den Abgrund zu springen. Ist er das wert? Willst du ihm diesen Gefallen vielleicht sogar noch tun? Dass er da sagt, ja, klar, so ist der. Letztendlich habe ich das immer gesagt, dass es so einer ist, der macht ihn. Hm. Ich finde es unklug, was du machst. Und ich finde es doof, weil du dein Leben damit zerstörst. Ich habe alles Verständnis dieser Welt, wenn du gedemütigt und wirklich verletzt worden bist von deinem Vater, von deinem Pflegevater, dass da Rache und Zorn ist. Verstehe ich völlig. Ich verstehe auch, dass man die irgendwie loswerden will. Aber nicht so, weil es einfach doof ist, weil du dein Leben und deinen Weg kaputt machst. Ja, aber anders kann man solchen Menschen einfach nicht anzahlen. Nein, aber es geht ja jetzt erstmal darum, es geht ja nicht in allererster Linie darum, heimzuzahlen, sondern in allererster Linie geht es darum, wie du mit diesen Verletzungen und den Demütigungen fertig wirst. Und das schaffst du nicht alleine, wenn du da alleine nur drüber nachdenkst. Ich möchte dich jetzt gerne abgeben an meine Psychologin. Jetzt wink bitte nicht ab und sag, nee, Psychologin, so will ich nicht. Nee, ich habe das auch schon mal versucht mit einem Psychologen. So, und du wirst hier von uns nicht bequatscht. Die Elke ist eine ganz, ganz nette und zurückhaltende Frau. Habe ich überhaupt kein Problem. Genau, es geht nur um ein sachliches Gespräch, dass sie dir mal vielleicht so ein paar Dinge nennt, wie du jetzt auch mit dir so vorgehen könntest. Bevor du wirklich eine Dummheit machst und die vielleicht extrem bereust und dein ganzes Leben Hass auf diesen Mann hast, wenn du auch noch vorbestraft bist und deine ganze Zukunft kaputt ist. Bitte mach den Weg auf. Mhm. Wir, das heißt Elke, ruft dich gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Domian, danke. Tschüss. So ihr Lieben, obwohl gestern angekündigt, dass wir heute nicht im Fernsehen sind, sind wir im Fernsehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr Radiohörer da sind. Logisch. Und freue mich jetzt auch über Julia. Julia ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Oh, hallo Domian. Hallo Julia. Mit einer brummenden Leitung, Mann. Aber ich werde dich schon gut verstehen. Was ist dein Thema, Julia? EC-Kartenbetrug. EC-Kartenbetrug. Ich würde jetzt mal hoffen, dass du das nicht machst, oder? Nein, es geht dabei um meinen Freund. Erzähl mal, was macht er? Also mein Freund hat letzten Monat, Mitte des Monats, hat er eine EC-Karte bei uns im Treppenhaus gefunden, die wiederum einen sehr guten Freund eigentlich von uns gehört. Das wusste dir. Das sieht man ja auf dem Namen, mit dem Namen. Ja, das sieht man ja mit dem Namen. Und dieser gute Freund war unser Vormieter von der jetzigen Wohnung, war zu Besuch, hat die wahrscheinlich im Treppenhaus irgendwo verloren. Und mein Freund hat die dann gefunden und ist damit fleißig einkaufen gegangen. Und hat mir das allerdings erst ein paar Tage später gebeichtet. Moment mal, das ist eine EC-Karte, wo man manchmal muss man auch beim Einkaufen auch die Geheimnummer eingeben. Nee, er hat das immer ziemlich geschickt gemacht. Er hat also nur die Geschäfte ausgesucht, wo man wirklich nur unterschreiben muss. Wo man unterschreiben muss, Ja. Wie viel hat er eingekauft? Weißt du so ungefähr? Für wie viel Kohle? Zwischen 500 und 600 Mark hat die Polizei mir gesagt. Hat er dir das eigentlich vorher gesagt oder weißt du das im Nachhinein? Ich habe es ein paar Tage später erfahren. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist mittlerweile, dass die Staatsanwaltschaft natürlich ermittelt, nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen mich. Wegen Mitwissen unter anderem, weil ich ja nun davon wusste indirekt und nichts getan habe dagegen. Also ich habe schon versucht, ihn zu ermutigen, dass er diese Karte abgibt, so schwer wie es ihm fallen möge. Wie lange hat er das denn dann noch gemacht? Er hatte diese Karte nur eine Woche. Ich habe es nach ungefähr 3-4 Tagen erfahren. Aha. Und wie ist es dann aufgeflogen? Wie hat man herausbekommen, dass er der Räuber, der Dieb, der Kriminelle ist? Er hat bei einem Optiker sich eine Sonnenbrille anfertigen lassen. Da er eine leichte Sehschwäche hat, kriegt man dafür natürlich Spezialgläser, das wiederum über die Krankenkasse läuft. Und das war es dann natürlich. Der Optiker ist dann doch ein bisschen stutzig geworden. Und der hat dann die Polizei benachrichtigt oder wie geht sowas? Nein, die Sparkasse hat wahrscheinlich dem Optiker mitgeteilt, dass diese Karte abhanden gekommen ist und der Optiker hat dann Anzeige erstattet. So, jetzt weiß euer Bekannte, der ehemalige Bekannte, weiß auch Bescheid, dass dein Freund das gemacht hat. Ja. Habt ihr den schon mal, oder hat er, haben die beiden Jungs sich schon mal gesehen seitdem? Wir haben telefoniert. Was heißt wir? Du mit dem oder? Nein, die beiden. Die beiden. Ganz für sich. Wie hat der das aufgefasst? Wie hat er reagiert? Aber man muss sagen, wir kennen uns noch nicht sehr lange. Wir kennen uns circa seit einem halben Jahr jetzt. Also seine Frau, sein Kind und wir mit unserem Sohn. Und ja, es war immer ein sehr gutes Verhältnis. Er ist natürlich jetzt enttäuscht, was ich natürlich auch verstehen kann. Ich würde genauso handeln wahrscheinlich. Und naja, alles Weitere wird sich wohl im Laufe der Zeit geben. Und das wird dann vor Gericht geklärt? Ich schätze jetzt schon, weil heute war die Polizei mal wieder da und hat erstmal die Wohnung auf den Kopf gestellt. Es war natürlich schlecht, weil das Kind gerade zu der Zeit auch wach war und das natürlich auch alles mitbekommen hat. Wie alt ist euer Kind? Er ist 9 Monate gerade. Neun Monate. So, jetzt an dich natürlich auch die berechtigte Frage, warum hast du nicht früher eingeschritten? Ich habe es ihm ja immer wieder nahegelegt, aber ich weiß nicht, was zu der Zeit mit ihm los war. Er hat sich dann einfach nicht drum geschert, was du gesagt hast. Ungefähr auch. Und das, du bist natürlich dann nicht von alleine zur Polizei gegangen, hast ihn angezeigt. Nein, ich würde das nie machen. Also ich würde nie gegen meinen Freund aussagen. Das habe ich auch der Polizei bereits gesagt. Ich würde nie aussagen. Ach, du wirst jetzt auch nicht aussagen, wenn ich so Ich werde immer noch nicht aussagen. Warum nicht? Es hat vielleicht auch ein bisschen was mit Liebe zu tun, aber ich denke, ich könnte ihn auch mit meiner Aussage entweder belasten, aber auch entlasten. Und wenn du einfach die Wahrheit sagst, belastest du ihn, ne? Ja, also wir haben, der Polizist, der für uns zuständig ist, der glaubt mir sowieso kein Wort. Der hält mich sowieso für eine Hochkriminelle und so gegenüber verhält er sich mir jedenfalls. Hast du denen denn der Polizei auch diese Version erzählt, die du mir gerade erzählt hast? Ich habe bis jetzt noch gar nichts dazu gesagt. Also ich habe es jetzt noch mit meinem Anwalt darüber gesprochen und... Na, du hast mir erzählt, dass du das nach ein paar Tagen wusstest und dann nichts unternommen hast. Das ist ja schon mal etwas. Genau. Was wäre denn noch sehr belastend für deinen Freund, was du weißt? Ja, dass ich es halt weiß, dass er im Besitz dieser Karte war und ihn damit eingekauft hat. Das weiß die Polizei eben nicht so. Sie geht davon aus, dass ich es weiß. Aber du hast es nicht so klar gesagt. Nein, ich habe es denen nicht so klar gesagt. Was ist denn mit deinem Freund, wie alt ist denn dein Freund eigentlich? Mein Freund ist 25. 25. Was ist denn da mit ihm los, dass er sowas gemacht hat? Das ist ja nur, eigentlich nur bescheuert und vor allen Dingen dann auch noch gegenüber, dass es auch noch um einen Bekannten sich dreht und generell macht man sich ja alles kaputt mit sowas. Es fliegt ja auf. Also in letzter Zeit war er ziemlich durcheinander, Krach mit seinen Eltern unter anderem und naja, auch ein bisschen mit mir in letzter Zeit. Habt ihr denn große Geldsorgen? Dann hat er jetzt seinen Job verloren. Ja, habt ihr große Geldsorgen auch? Im Moment geht es ein bisschen, also im Moment schon. Also ich habe mittlerweile auch schon wieder angefangen zu arbeiten. Ich muss jetzt zwangsweise auch mitarbeiten, weil mein Freund wurde vor einer Woche gekündigt. Mhm. Aber nicht wegen der Sache, sondern weil er ist Bäcker normalerweise und die Bäckerei geht pleite. Ja, jetzt hast du aber, das hast du gerade gesagt, auch eine Anzeige am Hals wegen Mitwisserschaft und Mittäterschaft im Prinzip. Genau. Mhm. Und wie stehst du dazu? Wie rechtfertigst du dich dafür da bei der Polizei? Bis jetzt weiß ich nicht mal, was ich dazu sagen soll. Meine größte Angst ist einfach, okay, ich kann nur das wiederholen, was mir, also es waren ja drei Beamte heute da und ich hatte mich mit einem ganz netten unterhalten, der mich nicht behandelt wie eine Hochkriminelle. Und er hat gesagt, dass für mich ja eigentlich das erste Mal ist, dass ich sowas mitgemacht habe, in Anführungsstrichen, erwartet mich im Höchstfall ein Bußgeld und ein paar Sozialstunden. Julia, ich will dir mal was sagen. Das ist ja im Prinzip ein Larifari-Fall. Es geht um 500-600 Mark. Ich glaube wirklich, dass ihr am besten dastehen würdet, dein Freund und auch du, wenn ihr ganz, ganz, ganz, ganz radikal die Wahrheit sagt. Und ich sage nicht gegen meinen Freund aus und hin und her und dass da gar kein Verdacht entsteht, dass ihr da was verschleiern wollt. Vielleicht habt ihr so die allergrößte Chance, wirklich mit einem blauen Auge davon zu kommen. Wie gesagt, das ist ja nicht eine Riesensumme jetzt von Zehntausenden von Mark zu Schaden gekommen. Mhm. Finde ich wirklich, das ist das Klügste. Wenn du jetzt anfängst, da so dich rumzuahlen in der ganzen Sache, wird es alles nur noch viel, viel schlimmer. Red mit deinem Freund und sag ihm auch, pass auf, komm, wir gehen nach vorne, wir nehmen den Wind aus den Segeln und sagen alles, wie es war. Bekennen uns dazu, sagen, dass es uns leid tut und dann hoffen wir, dass das alles relativ mild über die Bühne geht. Ja, unser Anwalt hat uns auch vorgeschlagen, dass man halt die Schadenswiedergutmachung, also ja, oder sowas, ja, das Geld halt wieder zurückzahlt. Zum Beispiel, ja, ja. Das ist die Sache jetzt wirklich nicht wert, dass er da einen großen Terz veranstaltet. Meine größte Angst ist im Moment einfach, weil er glaubt einfach, er würde jetzt sofort ins Gefängnis kommen, was natürlich Schwachsinn ist. Mhm, das weiß ich auch, weil ich kenne mich mit den Gesetzen auch so ein bisschen aus. Ja, und das hat der Rechtsanwalt euch auch gesagt. Das hat er auch schon gesagt, aber seine größte Angst ist es halt, von mir und seinem Sohn getrennt zu sein. Ja, aber sein das Sohn ist sein Ein und Alles. Okay, aber das ist ja nun wirklich nicht gegeben. Und je offensiver ihr mit der Wahrheit umgeht, desto mildernde Umstände werdet ihr bekommen, bin ich ganz sicher. Dann werde ich morgen früh gleich mit ihm zusammen zur Polizei gehen. Ja, das fände ich wirklich richtig und auch gut. Und ich hoffe, dass das alles dann doch glimpflich ausgeht und dass so etwas nicht nochmal vorkommt. Nee, bestimmt nicht mehr. Hab ein Auge drauf, Julia. Bist ja eine taffe Frau. Ja, eigentlich schon. Alles Gute. Danke, Daniel. Tschüss. 1:30 und 50 Sekunden. Kleine Pause. Und 25 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Heute haben wir eine freie Themennacht und ich muss es immer wieder zwischendurch mal sagen, ich habe es am Anfang auch gesagt, für die Leute, die im Fernsehen zufällig jetzt hier reingezappt sind und zu unserem Stammpublikum gehören, ich habe am Anfang der Woche immer verkündet, wir sind heute nicht im Fernsehen. Das war ein Kommunikationsfehler. Ich weiß nicht, wer daran schuld ist, kann ja mal vorkommen. Wir sind da, ihr seid jetzt auch da, das freut mich sehr. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, das könnt ihr machen. Ruft ganz einfach diese Telefonnummer an 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Michaela ist jetzt dran. Michaela, 35 Jahre alt. Ja. Schönen guten Morgen. Hallo, Lumian. Ich rufe an und zwar, ihr hattet doch gestern das Thema Geheimnisse. So war es. Ja, und da habe ich lange zugehorcht und ich versuche eigentlich schon seit einem Jahr mal bei dir anzurufen und über das zu reden, aber habe mich eigentlich nie getraut. Ja. Und da habe ich mir gestern angegeben, um das zu machen. Ja. Und zwar, das Geheimnis ist eigentlich nicht meins alleine, sondern eigentlich das meines Partners. Dein Ehemann oder dein... Nein, mein Partner. Ja. Und dieses Geheimnis ist so geheim, dass ich mittlerweile schon in seiner geheimen Welt mitleben muss. Ja? Also nur ihr beide wisst das? Ja, ja, es ist eine ganz alte Bekannte von ihm, eine Freundin, die wusste es auch. Mhm. Und sonst aber gar niemand. Bis auf meine Freundin, der habe ich dann mal versucht zu sagen, weil die ja sehr oft hier war. Mhm. Und die hat ihn dann ausgelacht. Und das endete dann so, dass das jetzt gar niemand mehr sagte. Jetzt bin ich gespannt, was es ist und was es sich handelt. Ja, also er trägt Frauenkleidung. Mhm. Man muss aber dazu sagen, er ist nicht schwul oder so, mhm. weil dafür stehen ja sehr viele Menschen und immer denken immer gleich jemand, der Frauenkleidung trägt, muss auch schwul sein. Nein, nein, das ist nicht so, das ist mir schon klar. Mhm. Also man spricht da auch von einer Transidentitätsstörung. Mhm. Und also für mich gibt es da keine Schublatierung, weil ich habe sehr viele Freunde, die schwul oder, mhm. oder was weiß ich sind mhm. und für mich ist es eigentlich egal. Aber wie lange seid ihr denn schon zusammen, ihr beiden? Also kennen tun wir uns jetzt schon seit insgesamt 7 Jahren. Mhm. Und zusammen sind wir fest 5 Jahre. Wusstest du es von Anfang an? Ja. Hat er dir gleich rein Wein eingeschenkt? Ja, als ich mit ihm im Auto saß, muss dazu sagen, ich habe ihn 2 Jahre versucht zu verkuppeln mit meinen Freundinnen. Ach so. Und man sagt mein Spitzname immer so, die Verkupplerin. Ne? Ja. Und ich habe halt immer gedacht, ja, der ist doch so nett und der traut sich bloß nicht. Und dann irgendwann hat er halt mal gemeint, ja, was das soll. Und, mhm. und ich habe das überhaupt nicht fassen können, dass er auf mich steht. Und ja. da hat er gemeint, er hat ein Geheimnis und er kann darüber nicht reden. Und das ging Wochen so. Und natürlich ich dann... Du hast geboren. Nee, nicht geboren, sondern ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht und ihn gefragt, ist es das? Mhm. Ist es das? Und da ich ja damals, zu der damaligen Zeit, absolut keine Ahnung davon hatte, mhm. habe ich ihn halt für schwul erklärt. Ne? Ach so. Gesagt, dann bist du halt schwul. Ne? Und haben wir gedacht, okay, das war's. Ne? Ja. Und dann er so, nee, dann könnte ich dich ja gar nicht in dich verliebt sein. Das sage ich, wieso? Geht alles. Ja. Oh, und dann war gemeint, ja. Und nach langem hat er es mir dann gesagt. Und das hat dich nicht davon abgehalten, mit ihm zusammenzukommen? Nein, er saß halt wirklich da und hat nur noch gezittert und geweint. Mhm. Und hat gesagt, ich sei der erste Mensch, dem er sagt. Also Achtung, jetzt wohnt ihr auch zusammen seit vielen Jahren. Ja. Wie sieht denn das aus? Er trägt nur in der Wohnung Frauenkleider. Ja. Was macht das? Das war früher so, wenn wir fortgegangen sind, dann sind wir halt ganz weit weg, Bayern oder, mhm. oder Karlsruhe oder so, oder gerade da, wo die Diskos sind, wo halt da die Leute auch so rumlaufen. Und mhm. da hat er sich dann halt im Auto, also die Klamotten drunter, normale so. Drüber und dann im Auto umgezogen. So. Und dann mhm. ist er da mal... Nachdem ich ihn mal überredet habe, ob er nicht mal versuchen wollte, aus in dieser Welt auszubrechen, mhm. um endlich mal seine Freiheit zu genießen, mhm. weil ich gesagt habe, es ist dein Leben mhm, und klar. tu doch mal einen Schritt. Und ich denke mal, ich habe ihn da schon immer wieder weiter angesprochen. Aber in der Regel passiert das alles bei euch in der Wohnung. Ja. Ja. Und was macht er vom Beruf? Das durfte ich nicht sagen. Okay, also egal. Aber wenn da jemand zuhört, weil ich glaube, das ist sein allergrößter Okay, verstehe ich auch. Das kann man dann eher kombinieren. Denn die Arbeit ist bei ihm, da verstehe ich es. Aber er, mein Grund ist auch, deswegen habe ich den Anruf, ob du das auch so siehst, weil er liebt seine Mutter über alles. Sein Vater liebt er nicht, also die leben auch nicht mehr mhm. zusammen. Und ich habe immer das Gefühl, er will es ihr sagen. Mhm. Und ich habe auch immer so das Gefühl, sie ahnt was, sagt mhm. aber nichts. Mhm. Lass mich doch erst mal ein bisschen über den Alltag dich befragen, damit ich mir das besser vorstellen kann. Also er kommt von seiner Arbeit, was auch immer er macht, Aha. nach Hause. Ist es so, dass er sich dann jeden Abend direkt dann umzieht als Frau? Zurzeit gar nicht. Zurzeit gar nicht. Das ist auch deswegen, warum ich anrufe, weil ich habe das Gefühl, dass in sich alles zusammengebrochen ist. Mhm. Dass er wieder an einem Punkt ist, wo er sagt von sich, ich bin nichts wert. Aber früher hat er es oft gemacht so. Ja, ja, mhm. er hat es richtig genossen. Und hat sich dann richtig schick gemacht, aufgebrezelt, ja, Pumps an, ja, genau, und geschminkt und die Haare gemacht. Mhm, und dann irgendwann hat er auch mal Mut gehabt, ist mit mir in den Laden rein. Ich meine, aber halt... Kaufen musste ich. Genau, das Kaufen ist dann ein Problem. Das ja. musste, aber er war dabei und er hat dann gesagt, das und das. Und ihr habt dann vor der Verkäuferin so getan, als wäre es für dich. Ja, und dann irgendwann hat er aber mal eine Mutprobe machen sollen. Er sollte für sich das selber kaufen. Aber dann, und er hat es geschafft. Und er hat es auch anprobiert. Ja. Und wie hat die Verkäuferin auch reagiert? Wahrscheinlich sehr... Also ich bin weit weggestanden und ich musste mich so zusammenreißen, weil nicht über ihn, sondern über die Verkäuferin. Weil die irritiert und unsicher war. Die ist so aus allen Wollen gefallen. Und dann sind die zu viert im Eck gestanden, plötzlich die Verkäuferin und tuschel, tuschel, tuschel. Ne? Und ja, ja. ich bin dann da in meinem Eck gestanden und ich irgendwann konnte ich nicht mehr. Und bin dann ganz frech zu ihm auf die Kabine zu und dann kam er so raus und ich so, heiß. Und die umstehenden Leute sind fast aus allen Wolken gefallen. Das glaube ich. Und aber in dem Moment ist er zusammengebrochen, raus, hat es nicht gekauft und ist weg. Mhm. Also, aber der Erfolg für ihn war kurzfristig da, mhm, und dann wieder nicht. Michaela, wenn du deinen Mann, deinen Partner dann in der Wohnung immer wieder und so oft als Frau gesehen hast, rumgehen, rumsitzen sehen, hat dich das sexuell nicht abgeturnt? Nein. Weil für mich zählt überhaupt nicht das Äußere des Menschen, sondern für mich ist ganz wichtig, was sein Herz und seine Seele sagt. Mhm. Magst du ihn auch gerne anfassen, wenn er sich als Frau verkleidet hat? Ja. Ja, das ist für mich gar kein Ding. Das ist für mich gar kein Ding, weil ich sag, weil er hat auch so was ganz Tolles für sich. Er hat auch das wirklich raus. Wie nennt er sich als Frau? Gar nichts. Das ist ja das. Er hat keinen Namen. Warum ich ja so zweifle, weil ich kenne mich wirklich sehr gut aus. Ich habe sehr viele schwule Freunde. Ich habe sehr viele transsexuelle Freunde, die auch wirklich richtig so leben, leben. Also er hat gar keine so eine, in dem Sinne keine zweite Identität, dass er einen Namen hat. Ja, er gibt sich keinen Namen, er pflegt auch seinen Körper nicht so wie die anderen, dass er es jetzt, sag mal so, dass er jetzt seine Haare entfernt, weil wenn man ihn kennt, würdest du das niemals denken, niemals. Aber man würde ihn auf der Straße erkennen, wenn er als Frau verkleidet ist, dass er ein Mann ist. Ja, auf jeden sofort. Fall. So, jetzt zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Mutter von ihm. Du hast den Eindruck, er würde es ihr ganz gerne erzählen. Mhm. Sie wittert auch irgendwas, aber es geht nicht. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, weil halt immer wieder Probleme auftauchen und er auch immer wieder Tiefs hat. Na, ich sage ihm, er hat dieses Jojo-Leben. Mhm. Entweder ganz oben oder ganz unten. Woher hat denn die Mutter den Verdacht, dass da in der Richtung vielleicht irgendwas... Wir reden viel. Ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt keine Familie. Ich weiß ein Kind. Das heißt, du hast so eine Andeutung bei der Mutter schon gemacht, der Schwiegermutter? Nein, überhaupt nicht. Nein, in der Hinsicht nicht, sondern einfach nur, sie hat gemeint, da muss doch was sein. Dann habe ich gesagt, wenn er was hat. Wie lange macht er das denn eigentlich schon? Also so wie er es mir gesagt hat, schon von klein auf. Das heißt, da hat die Mutter vielleicht ja doch irgendwie mal so eine Kleinigkeit mitbekommen. Ja, also das ist natürlich klar. Wir Frauen, da tüfteln wir immer danach und denken, dann sage ich, ja, das ist ja logisch. Ist denn das Verhältnis zwischen dir und der Schwiegermutter und ihm und seiner Mutter eigentlich gut? Das ist mehr als gut. Ich habe noch nie eine Schwiegermutter gehabt in der Hinsicht, wo ich sagen kann, das ist für mich eine gute Freundin. Das bedeutet ja, dass... von meiner Einschätzung her jetzt, diese Frau relativ locker darauf reagieren würde. Naja, aber schon. Aber er vermutet dann halt, dann ist er nicht mehr das, was sie von ihm erwartet, nämlich ihr Sohn wie soll man sagen, aber es würde für ihn auch auslacht. Ja gut, aber es würde für ihn wahrscheinlich eine irrsinnige Erleichterung bedeuten. Ja, das ist nämlich das, was ich auch sagen will. Aber ich habe ihm das mal vorgeschlagen, aber ich bedränge ihn da in der Hinsicht überhaupt nicht, weil ich immer wieder sage, momentan ist es mir brutal wichtig, dass er Kontakt sucht, weil ich habe das Gefühl... Also Kontakt mit Gleichgesinnten. Ja, ich habe nämlich das Gefühl, dass er momentan ganz in sich verkriecht. Also ich finde das auch so. Also erstmal finde ich das ganz toll, dass du als Partnerin so zu ihm stehst und dass das für dich überhaupt gar kein Problem ist. Nein. Das ist für ihn ein Riesenglück. Ja. Ich habe auch schon mit Frauen gesprochen, die große Probleme mit einem solchen Phänomen hatten bei ihren Partnern. Und da sind die Beziehungen manchmal dann auch zu Bruch gegangen. Mhm. Ja, weil es ist nicht... Ich finde deine Intuition... Du scheinst da ja eine gute Intuition zu haben, auch wirklich richtig. Er muss aus diesem Schneckenhaus raus, er muss Kontakt zu Gleichgesinnten haben. Ja, weil ich habe nämlich diese Lügerei 18 Jahre hinter mir. Ich bin ein Heimkind und ich bin 18 Jahre lang nur rumgereicht worden wie ein Stück Dreck. Und ich habe mir immer Familien vorgeträumt und auch Freunden jahrelang erzählt, ich habe die Familie, ich bin so dann kannst so reich. Dann kannst du es wirklich ermessen. Ja. Und der zweite Punkt ist, du musst ihn ja nicht bedrängen, aber steht der Tropfen hüllt den Stein. Ja. Versuche ihn doch wirklich das immer und immer wieder und auf eine vorsichtige Art näher zu bringen, dass er das seiner Mutter erzählt. Ja, weil ich ihm gesagt habe, stell dir nur mal eine Sekunde vor, sie wird morgen sterben. Nur eine Sekunde. Und gutes Argument. Jetzt anvertraut. Gutes Argument. Dann habe ich gesagt, schau mal, ich hab viele Menschen einfach mit irgendwas vollgelullt und danach habe ich so bereut, ich kann ihnen das nie mehr rechtfertigen. Absolut gutes, sehr überzeugendes Argument. Und dann habe ich zu ihm gesagt, stell dir mal vor, du sitzt dann da und sie weiß gar nicht, wer du wirklich warst, was du wirklich empfindest. Und ich glaube, dass es für ihn wirklich eine große, große Erleichterung ist, wenn noch ein sehr naher Mensch das mit ihm teilt und das auch akzeptiert und hinnimmt. Aber also, momentan ist aber auch meine Frage an dich, die wichtigste Frage ist nämlich, dass er momentan überhaupt nichts mehr macht und ich merke das, ne? Und er, wie soll man sagen, er trägt ja nicht mal mehr die Strümpfe oder sowas und ich weiß halt, ich kenne ihn, und ich habe das Gefühl, dass er irgendwie jetzt versucht, doch die männliche Rolle einzunehmen, das, und vielleicht aus dem Gefühl raus. Das zu unterdrücken. Ja, und ich habe nämlich dann das Gefühl, dass das dann zu einem ganz großen Knall kommt. Das glaube ich auch. Das würde ich auch. Das glaube ich auch. Ich glaube das wirklich auch und denke, dass man das auffangen könnte durch einen Kontakt, vielleicht eine Selbsthilfegruppe oder so etwas. Ja, aber ich hab mich schon umgehorcht hier in der Stuttgarter Gegend. Da gab es eine einzige und die waren aber sowas von hammerbrutal. Also ich fand das ein bisschen, ich würde dich gerne mal mit meiner Psychologin verbinden, weil wir ausgerüstet sind hier mit allen möglichen und unmöglichen Telefonnummern und Adressen. Mhm. Vielleicht können wir euch da sogar ein bisschen helfen. Ja, das muss ich dazu sagen, ich habe eine ganz schlechte Erfahrung mit einer Therapeutin gehabt, wie ich auch immer noch bin, durch meine selbst eigene Kenntniserfahrung und Lebenserfahrung, und die hat zu mir gesagt, ich soll ihn verlassen. Ach, Unsinn. Das habe ich zu ihr gesagt, ich finde das... Ich möchte wissen, warum. Ja, aber du liebst diesen Mann. Mit der Begründung, er würde mich in meinem Lebensweg einschränken, da ich selbst ein Problemkind bin, ein Problemmensch. Ach, diese ganzen Ego-Psycho-Leute, vergiss es. Vergiss es, wenn du diesen Mann liebst. Ja. Habe ich gar kein Vertrauen mehr zu der Frau. Ne? Ja, das würde ich auch so sehen. Und wir machen das ja so, du legst bitte auf, wir rufen dich gleich an, die Elko ruft dich an. Die beiden Ideen von meiner Seite möchte ich dich noch wirklich bestärken. Kontakt zu Gleichgesinnten suchen und der Mutter reinweinen einzuschalten. Ja, wenn das so einfach wäre. Aber man muss es halt langsam versuchen. Ne? Ja. Alles Gute. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Stefanie, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen. Du hast mich angerufen. Ja, warum? Und zwar ist mein Thema, dass ich meinen Bruder erstickt habe. Dein Bruder hat sich erstickt? Nee, ich habe ihn meinen Bruder erstickt. Du hast deinen Bruder erstickt? Und zwar war ich damals 10. Und er? Mein Bruder war 6 Monate alt. Und zwar, warum hast du das gemacht? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es hat Missbrauch bei uns zu Hause stattgefunden. Und ich konnte das von meinem Gedanken her nicht ertragen, dass ich das Gefühl hatte, das könnte meinem Bruder genauso passieren. Und, Das heißt, du bist missbraucht worden von deinem Vater? Genau. Im Alter von 10 Jahren oder früher auch schon? Zwischen 4 und 5 fing das so an. Und ging dann bis zum 10. oder noch längere? Noch länger? Bis zum 10. Lebensjahr. Mhm. Oft? Ja. Die Mutter hat nichts mitbekommen? Sie hat es toleriert, würde ich mal sagen. Also... Ja. Hat der... Vater dieses kleine Mädchen Stefanie zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Und das kleine Mädchen Stefanie musste mit dem Vater alles Mögliche machen? Genau. Dann hast du, als du 10 Jahre alt warst, deinen Bruder erstickt. Mit einem Kissen? Mit einem Kissen, genau. Was geschah dann danach? Danach war erstmal... war die Hölle zu Hause los. Warst du alleine, als du es gemacht hast, in der Wohnung? Ja. Mit ihm? Ja. Ich sollte aufpassen. Du hast das Kissen auf ihn drauf gelegt. Gedrückt und gedrückt und gedrückt und gedrückt. Hat er sich gewehrt? Hat er gestrampelt? Ein wenig, und dann war es schon vorbei. Hast du das in dem Moment ermessen und kapiert, was du da tust? Nee, nicht so richtig, nee. Hast du das Kissen wieder weggenommen und hast den toten kleinen Jungen da liegen gesehen? Ja, der war ganz blau im Gesicht, und dann bin ich einfach rausgegangen. Mhm. Und irgendwann kamen die Eltern? Genau. Und dann? Dann habe ich natürlich so getan, als wenn ich nicht von nichts wüsste. Mhm. Und dann gab es großes Geschrei und... Hysterie, so. Und dann kam Polizei irgendwann, Notarzt. Dann gab es Untersuchungen, und immer wieder haben sie mich gefragt, ob ich nichts gehört hätte. Und habe alles abgestritten, ich hätte nichts gehört und solche Sachen. Ihr beiden wart ihr einzigen Kinder, gab nicht noch ein Kind? Doch, ich habe noch Geschwister. Die waren aber nicht zu Hause? Nein. Ältere Geschwister? Ja. Wann war denn klar, wann war den Eltern klar oder der Polizei klar, dass du das warst? Ja, nachdem festgestellt worden ist, dass es halt mit Fremdeinwirkung war. Mhm. Hast du es dann gestanden oder hat man dich quasi dahin gedrängt, es zu gestehen? Also es war irgendwann klar, dass ich das war, weil ich die Einzige war, die zu Hause war. Mhm. Und irgendwann habe ich es zugegeben, aber das hat lange gedauert. Was hast du denn damals, das kleine Mädchen von 10 Jahren, was hast du denn da als Grund angegeben? Man hat dich doch bestimmt gefragt, warum hast du das getan? Damals? Ich wollte nicht reden. Ich war einfach geschockt über mich selbst. Mhm. Und bin darauf, bin ich in ein Heim für schwer Erziehbare gekommen. Also raus aus der Familie? Raus aus der Familie. Musste dann psychologische Gutachten über mich ergehen lassen. Hast du während dieser Gespräche, als diese Gutachten erstellt wurden, hast du das erzählt mit dem Missbrauch? Ziemlich spät. Mhm. Also, ich habe immer alles irgendwie verdrängt und weggeschoben. Und irgendwann, als ich ein bisschen Vertrauen gefasst habe, habe ich es dann gesagt. Mhm. Wie lange lag da die Tat zurück? Ja. Du warst dann lange in diesem Heim? Ja. Wie lange? Bis ich 18 war. Gab es während dieser Zeit Kontakt zu deinen Eltern? Ich sollte Familienintegration machen, habe mich aber mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Mhm. Dann gab es massive Bedrohungen. Von wem? Von meiner Familie. Bedrohungen in welcher Richtung? Ja, dass ich einfach dafür gehasst wurde, für was, was ich getan habe. Mhm. Das heißt, die Familie wollte gar nicht, dass du integriert wieder wirst? Genau. Die wollten dich nicht. Ist denn, du hast das dann in den psychologischen Gutachten gesagt, dass du viele schlimme Dinge sexuell erleiden musstest von deinem Vater? Ja. Gab es da juristisch gerichtliche Konsequenzen? Hat man ihn belangt? Nein. Mich hat man mehr so abgestempelt. Ich wäre psychisch nicht ganz normal, würde ich mal sagen. Mhm. Wer sowas, so eine Handlungstat begeht, der kann nicht ganz normal sein. Das heißt, die Psychologen haben dir das nicht wirklich geglaubt, dass du missbraucht worden bist? Doch, das schon, aber ich würde mal sagen, zu damaliger Zeit immer so hingedrängt, ich hätte eine gesagte Persönlichkeitsstörung. Aber die haben auch nichts unternommen? Aber auch nichts unternommen, nein. Du wurdest dann älter, du bist bis zum 18. Lebensjahr in diesem Heim geblieben. Und da vergeht Jahr und Jahr und du wirst man wird älter und man wird klarer. Wie geht man mit so einer Tat um? Man hat den eigenen kleinen Bruder erstickt. Man vergisst nie. Heute bist du 24, habe ich gesagt. Mhm. Wie stehst du heute zu dieser Tat? Heute würde ich sagen, ich war damals ein Kind. Ich habe als Kind keine andere Handlungsmöglichkeit gesehen. Mhm. Heute als Erwachsener würde ich sagen, hätte ich andere Möglichkeiten und Wege zu handeln. Mhm. Ich bereue meine Tat auf jeden Fall. Und versuche mit meiner Schuld zu leben. Mhm. Ich versuche sie anzunehmen. Mhm. Das ist nicht so einfach. Mhm. Hat man dir, also die Betreuer oder die Menschen später, mit denen du es zu tun hattest und du denen das erzählt hast, hat man dir das geglaubt, dass du es aus, ja, um den kleinen Jungen zu schützen quasi gemacht hast? Oder hat man andere Motive vermutet? Es ist gespalten, würde ich sagen. Also es gibt Leute, die sagen, sie können es irgendwo nachvollziehen, aus der Sichtweise, wie ich gehandelt habe. Mhm. Und es gibt wiederum Meinungen, die sagen, es waren andere Beweggründe, als die ich gesagt habe. Ja. Der kleine Junge war 6 Monate alt. Mhm. Was könnten es für andere Beweggründe gewesen sein? Eifersucht. Zum Beispiel? War eins zum Beispiel. Warst du ein bisschen eifersüchtig auf ihn? Nein, überhaupt nicht. Hast du ihn gemocht? Sehr, ja. Mhm. Wie ist dein Verhältnis heute zu den Eltern? Ich habe überhaupt keinen Kontakt. Überhaupt nicht? Nein. Auch nicht zu den anderen Geschwistern? Nein. Wie viel gibt es? 2 gibt es noch? 2 andere? Ja. Mhm. Auch zu denen hast du keinen Kontakt? Nein. Mhm. Kam dir denn in den Sinn, als du denn älter wurdest, als du erwachsen wurdest, dass du im Nachhinein deinen Vater anzeigen wolltest? Nein. Warum nicht? Aus Angst. Ich das Gefühl habe, ich bin instabil. Mhm. Die psychische Belastung, die ich dadurch jetzt habe, so bin ich genug mit gestraft. Alles andere wäre für mich, würde ich glaube ich nicht verkraften. Das heißt auch, du würdest mit allem nochmal konfrontiert? Ja. Du würdest ihm vielleicht gegenüberstehen in einem Gerichtssaal? Du müsstest en Detail alles nochmal genau erzählen? Mhm. Und das können halt manche Menschen nicht, die so etwas erlebt haben. Das kann ich auch verstehen. Mhm. Erzählst du das heute so? Menschen, mit denen du nahen Kontakt hast, oder ist es eigentlich auch dein Geheimnis? Also ich muss dazu sagen, es ist eigentlich mein Geheimnis. Du bist jetzt so der zweite Mensch, dem ich es jetzt erzähle. Mhm. Ansonsten habe ich mich als Mensch immer verleugnet. Hast du eine Beziehung im Moment? Nein. Hattest du mal eine? Ja. Hast du es dieser Beziehung erzählt? Nein. Du sagst, ich bin der Zweite. Wer war denn der andere? Außer deinem Psychologen natürlich. Eine sehr gute Freundin. Wie hat die darauf reagiert? Wie ist die damit umgegangen? Also sie war sehr bewegt von meiner Geschichte. Mhm. War sehr emotional mitgenommen. Mhm. Musste weinen darüber. Mhm. Und sie war eine, die heute zu mir sagt, so, sie kann es nachvollziehen, dass ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe. Das heißt, du hast heute auch noch Kontakt mit ihr? Ja. Gehst du eigentlich zu dem Grab von deinem Bruder? Nein. Weißt du, wo er liegt? Ja. Warum gehst du da nicht hin? Ich bin seitdem nie wieder in die Stadt, wo ich herkomme, zurückgekehrt. Mhm. Aus Angst durch die Bedrohung. Mhm. Fällt mir das einfach zu schwer. Ich habe meine Art der Trauer, damit umzugehen. Hast du das Gefühl für dich, dass du warst noch ein Kind und konntest nicht bestraft werden, aber dass du eigentlich zeitlebens eine große Strafe mit dir herumträgst? Ja, auf jeden Fall. Also es vergeht kein Tag, an dem ich nicht davon träume, nicht davon die Bilder vor meinen Augen habe, an das, was ich getan habe, denke. Wie kam es eigentlich, wenn das so eine, ja, so eine geheime Geschichte ist und du es erst einer Freundin erzählt hast? Was war die Motivation, Stefanie, dich hier bei mir zu melden, es mir zu erzählen und somit dann auch ganz, ganz vielen anderen Menschen? Weil ich das Gefühl habe, daran zu ersticken. Mhm. Du bist im Moment in keiner Betreuung, keiner psychologischen Betreuung. Doch. Doch. Und bin dabei, diese für mich eine Form zu finden, das loszulassen, das anzunehmen, was ich getan habe und einen Umgang für mich damit zu finden, von der Trauer Abschied zu nehmen. Gelingt es dir? Ich sag mal von Tag zu Tag ein bisschen mehr. Du sagtest gerade, hast die Formulierung gebraucht, ich habe Angst, daran zu ersticken. Gab es Momente in den letzten Jahren vielleicht, Lebensmomente, in denen du auch des Lebens müde warst? Sehr oft. Oft, ja. Mhm. Also ich habe oft mich selbst verleugnet als Mensch. Ich habe Geschichten erzählt, die nicht wahr waren. Mhm. Aus Angst, zu dem zu stehen, wer ich bin und was ich getan habe. Aus Angst, die Menschen, die in mein Leben kommen, verachten mich, finden mich nicht liebenswert. Ja, aus diesen erhabenen Gründen habe ich lange Zeit geschwiegen. Und sag mal heute so, immer wenn ich am glücklichsten war, habe ich es auch alles immer wieder selbst zerstört. Insofern kann natürlich so ein Auftritt, so ein Anruf in einer solchen Sendung und so ein Gespräch auch mit jemandem ganz Fremden wie mir vielleicht auch ein bisschen helfen, ne? Indem man das äußert und kundtut, dass man sich vielleicht ein kleines Stückchen weiter befreit. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es ist so, man fühlt so Freiheit in sich aufkommen. Mhm. Einmal so, es war immer mein Traum, immer zu sagen, ich stehe zu dem, wer ich bin und was ich bin. Mhm. Und heute würde ich anders handeln, als ich als Kind gehandelt habe. Mhm. So. Und für mich ist es so, ich bin stolz auf mich selber, mal das ausgesprochen zu haben. Und mein Schweigen oder mein Geheimnis einfach mal ausgesprochen zu haben. Liebe Stefanie, du hörst vielleicht die Musik im Hintergrund. Das bedeutet, dass meine Sendung jetzt vorbei ist. Mhm. Ich möchte dir aber sehr gerne noch anbieten, ein weiteres Gespräch mit meiner Psychologin. Jetzt im Nachhinein an dieses Gespräch. Möchtest du das? Ja. Dann verfahren wir bei dir auch so wie immer. Du legst bitte auf. Und wir, das heißt die Elke, das ist die Psychologin, die ruft dich gleich an. Ja, danke schön. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja. Das war's für heute. In der Technik Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da, im Radio und im Fernsehen, um 1 Uhr, wieder im Fernsehen, Radio 1 Live, mit einer freien Themennacht. Ihr könnt mich dann wieder anrufen zu jedem Thema. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht.